Wenn einer viele Sprachen kann, ist er im Leben besser dran. Ein bisschen Englisch ist nicht schlecht, wenn man einmal verreisen möchte. Doch willst du in mein Herz hinein, hilft dir kein Spanisch, kein Latein, weil meine Sprache ganz gewiss doch nur das Juden ist. Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.